Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Bussi Baba, denkt sich jeder, ja, wir verabschieden uns jetzt, aber ich sage jetzt erstmal Hallo zu Sebastian und zu Rolf. Hey. Servus Lern. Hallo, servus. Jetzt erzählt mal, wie habt ihr euch gefunden? Wann war das? Es war eigentlich Ende 22, Anfang 23, wo wir uns wie so oft über die Leidenschaft und diesmal Musik gefunden haben. Und es war bei einer Veranstaltung, wo der liebe Rolf mitzugekommen ist als Frankfurter und gefragt hat, hey, machen wir noch was gemeinsam. Am Dancefloor, welchen Style kann man von euch erwarten, wenn ihr auflegt? Ja, es ist eine coole Mischung. Der Rolf packt hin und wieder Oldschool Classics aus, die mich selber immer vom Hocker, der nicht da ist, heben. Aber im Endeffekt ist eine Mischung aus House, Groove, hin und wieder ein bisschen Ibiza angehauchten, Deep, Minimal, aber zu späterer Stunde ist dann schon die andere, härtere Scheibe dabei, aber der zeigt jetzt nicht die Schuhe raus. Die erste Party hatte jetzt ja 2023 und da wurde Bussi Baba geboren. Erzählt mir vielleicht auch mal ganz kurz etwas über die Geschichte und wie kamt ihr auf den Namen Bussi Baba? Ja, also es gibt ja schon so viele High-End Deep House Partys und wir wollten nicht die nächste sein, die noch größer wird, sondern wir wollten eigentlich diese Nummer machen mit dem Augenzwinker, diese Bussi-Bussi-Gesellschaft ein bisschen, sag ich mal, jetzt hops nehmen und einfach ein bisschen mehr sich selber nicht so ernst nehmen, ein bisschen den Fokus der Musik wieder mehr im Mittelpunkt zu bringen und weniger die DJs oder die Lichtshow oder LED-Wall oder was auch immer, sondern einfach back to roots. Eure Partys haben jetzt meistens nicht an einer fixen Location stattgefunden, sondern ihr habt euch immer wieder neue Spots gesucht. Was war denn so jetzt das Highlight und wo geht's jetzt hin? Ja, also Highlights sind eigentlich, muss man sagen, bei jeder Veranstaltung, die für uns funktioniert. Das bedeutet, die Leute kommen und sind losgelöst und haben Spaß. Das ist für uns so das oberste Ziel. Gab es da viele, also M32 ist eine davon gewesen, Terrasse draußen, war großartig. Weihnachtsfeier im K&K war immer wirklich crazy, weil die Leute so kurz vor Jahresende, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist so gefühlt so, das nächste Jahr gibt's nicht und so wird dann auch gefeiert. Und so lieben wir das, so wäre es natürlich am schönsten, wenn es jedes Mal wäre, also alles vergessen, loslassen, tanzen. Sich gut unterhalten, die Zeit genießen. Ihr seid ja fleißig am Planen und am Organisieren. Was wird das nächste sein? Die nächste anstehende Bussi Baba Veranstaltung ist am 20. Dezember und findet oben im M32 statt. Und da beginnt das ganze Ding um 21.30 Uhr. Bevor wir uns jetzt eure Mixes anhören, würde ich noch gerne wissen, produziert ihr selber, produziert ihr gemeinsam? Legt ihr auch immer nur gemeinsam auf? Werdet ihr auch einzeln gebucht? Habt ihr auch noch ein eigenes Dasein oder ist das immer im Paket? Vor allen Dingen, Sebastian wird auch einzeln gebucht, weil wir mit Red Bull sehr gut verbunden sind und sein Ursprung ja auch bei Red Bull liegt, kann man ja ruhig so sagen, also mit Hangar 7, Hangar Lounge, wo Sebastian sehr viel schon gespielt hat, gibt es natürlich starke Verbindungen. Und wir spielen auch einzeln, aber wir versuchen schon, uns darauf zu konzentrieren, dass wir so als DJ-Duo, weil wir gemerkt haben einfach, dass wir da ganz anders Gas geben können, dass wir uns gegenseitig helfen und dadurch das viel mehr auch noch genießen können. Dass wir im Moment ist es schon so, dass wir hauptsächlich zusammen auflegen, was aber das eine nicht ausschließt. Und beim Produzieren ist es so, dass wir zusammen produzieren auch und auch einzeln. Und es gibt ein paar Ideen und wir arbeiten da an sehr vielen Sachen. Es ist natürlich, hört man auf einem sehr hohen Niveau Musik und will dann natürlich auch nicht irgendwie zu wenig abliefern. Deswegen, also das alles, da müssen wir alle noch um ein bisschen Geduld bitten. Okay, also es gibt schon was in der Pipeline, aber es wird noch nicht rausgeschickt sozusagen. Ne? Ja, korrekt. Okay, na, da bin ich schon sehr gespannt. Aber wir sehen euch ja auf jeden Fall bald wieder. Das erste Bussi Baba DJ-Set gibt es heute von Roa. Was werden wir denn zu hören kriegen? Alte Klassiker? Alles nur Vinyl? Nee, nicht alles nur Vinyl. Leider hätte ich gerne alles auf Vinyl. Also Zusendungsadresse geben wir euch dann noch durch. Nein, ein paar Deep House Classics kann man es jetzt noch nicht nennen, glaube ich. Das wäre ein bisschen unverschämt, aber ein paar Deep House Scheiben. Bisschen was Aktuelleres auch von Butch und von Cecile Records. Reboot ist dabei Und ja, alles so ein bisschen als kleine Story gedacht. Das heißt, langsam in den Abend rein und dann ein bisschen mehr Party am Ende. Liebe Leute, für euch jetzt Roa von Bussi Baba in the Mix.